zum Friedhof. Auf dem Friedhof, da sind Grabsteine. Unter den Grabsteinen sind Leichen. Und die Leichen sind alle tot. Tote Leichen. Auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof werde ich herumschleichen. Und dabei trete ich auf tote Leichen. Tote Leichen. Tote Leichen. Tote Leichen auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof. Tote Leichen auf dem Friedhof. Tote Leichen sind tot, weil sie mal gestorben sind. Auf dem Friedhof unter der Erde liegen sie alle. Vater, Mutter, Kind. Der Überraschung. Halt die Klappe, du Idiot. Du hast die ganze Stimmung versaut. Ich wollte doch nur einen Scherz machen.